Hallihallöchen zur, ich glaube, es ist die 14. Ausgabe des Kaffeeschlürfers. Ich habe mal wieder nicht geguckt, welche Folge jetzt gerade aktuell ist. Nennen wir es doch die 14. und senden irgendwann die ausgefallene 13. Falls es die 13. sagen sollte. Also ihr hört, sprechen ist immer noch ganz, ganz das problematische Ding, weil man immer noch vor diesem Mikrofon irgendwie so hockt als Nicht-Radiosprecher oder sonst irgendetwas und dann zunächst mal nur auf dieses komische Ding guckt und keinen Gedanken an das zuhörende Publikum verschwendet, sondern sich irgendwie so nur selber zuhört und dann meint, das war jetzt aber gar nicht klar gesprochen und jetzt kann ich mich ja so vernuscheln. Und das geht aber gar nicht. Man muss halt doch immer irgendwie das Publikum im Auge haben, im Ohr haben, nein, vor Augen haben. Setzen Sie bitte eine passende Fabulierung hier rein, dass sie passt. Ich habe mir einigermaßen geschworen, intensiver jetzt zu podcasten, was wahrscheinlich wieder nicht klappen wird, was auch irgendwie daran komischerweise scheitert, dass man immer so sagt, man hat gerade gar nichts persönlich, was man sagen würde wollen. Das ist ehrlich, aber dann sollte man vielleicht keinen Podcast machen. Man muss vielleicht auch mal irgendwelche Podcasts machen, ohne die ganz große neue Weltangelegenheit gerade verhandeln zu können und zu müssen. Also einen Beitrag zur Meinungsvielfalt, ohne jetzt sagen zu müssen, man hat gerade inhaltlich sämtliche Meinungen getoppt. Vielleicht ist es das. Einerseits ist es das Persönliche, was nicht so interessant ist, vielleicht. Das andere ist, ich hätte ja eigentlich immer eine, für das Nicht-Persönliche, einen roten Faden mit too much information, weil ich diesen Begriff so weit ausgedehnt hatte, dass ich gesagt habe, naja, das gilt insofern, als dass es alles, all die Informationen eigentlich betrifft, die überflüssig sind. Nun kann man jetzt dagegen einfach gegenhalten, schneid das doch alles ab. Und ich glaube, das ist einigermaßen sinnvoll. Also man muss sich, glaube ich, sowieso irgendwie mal thematisch begrenzen. Und anfangs war der Blog ja auch nur dazu gedacht, Äußerungen bei Twitter, die viel zu viel offenbart haben, zu kritisieren. Und das hat sich ja irgendwann mal erweitert, weil ich gesagt habe, naja, ein Beitrag in der Woche ist vielleicht für einen Blog dann auch irgendwie so zu wenig, obwohl es dann sich konzentriert hätte. Andererseits sind die einzelnen Äußerungen dann vielleicht auch nicht unbedingt gesteigert. Die Qualität der einzelnen Beiträge hat sich nicht unbedingt gesteigert. Von daher war es vielleicht doch ganz sinnvoll zu sagen, wir packen jetzt wir ändern das Thema in seichte Informationen, die irgendwie verhandelt wird. Das habe ich zum Beispiel eigentlich auch beim Lokalblog, was ich geführt habe, gemacht. Und da ist das erste Mal so eine wirkliche Krise aufgetreten. Und zwar habe ich, der Lokalblog bezieht sich auf den münsterländischen Bereich, so ganz groß auf den münsterländischen Bereich. Und dort habe ich halt eine Zeit lang die Idee gehabt, man könnte jetzt diese Lokalkrimis einfach mal lesen und durchackern, weil ich danach dachte, so viele gibt es gar nicht. Es gibt aber doch einige. Bei einigen, ich habe doch 4, 5 Autoren dann gelesen, im Nachhinein dem Schwur, nie wieder was von diesen Autoren zu lesen, weil es so grässlich gewesen ist. Ich habe es bei Wilsberg immerhin geschafft, ich glaube 7 Bücher zu lesen, bislang. Und danach hat sich allerdings auch eingestellt, dass man die Kacke, also nein, nicht Kacke, aber man möchte so etwas in der Qualität, wo sich nicht wirklich was entwickelt, wo einfach nur irgendwie so, ja, das ist so Vorabend-Krimiserien, möchte sich unser eins auch nicht angucken. Und so möchte er Wilsberg auch nicht endlos lesen. Da fehlt irgendwie ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schlimm das gewisse Etwas. Das ist so in der Prisma, ja, in dieser Fernsehzeitung, die früher oder immer noch wahrscheinlich bei irgendwelchen Zeitungen dazugelegt worden ist, da gab es ja immer diese kleinen Krimis. Und selbst als 10-Jähriger hatte man irgendwie irgendwann drauf, worauf man achten muss. Die Sachen hat man immer noch gelesen, weil es da so kurz gewesen ist. Und das hat für so einen wöchentlichen Rhythmus gesorgt. Bei Wilsberg war ja jetzt aber 7 Jahre Pause mit den Büchern. Es ist ein neues eingegangen, was ich angefangen habe zu lesen. Aber dazwischen habe ich sozusagen 12 Bücher nicht gelesen. Oder 11. Und auch wirklich kein Verlangen, die zu lesen. Also das ist sozusagen dort die Krise. Und so ein Gedanke setzt sich dann erstmal fest, dass man sagt, also will ich wirklich diese Scheiße nochmal durchackern? Der Gedanke, dass man dadurch etwas aufdeckt, war bei den Sachen nicht so ganz gegeben. Wobei ich am Anfang noch sagen muss, man hat am Anfang noch politische Sachen machen können, also die ansonsten, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, nicht gemacht worden sind. Also damals sind von der Leyen und Gutenberg zum Beispiel mit irgendwelchen Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen und niemand hat darüber berichtet. Es ging damals um Klicks auf Kinderpornoseiten so. Die passten überhaupt nicht zusammen. Da war überhaupt nicht klar, auf welchen Zeitraum sich das überhaupt bezogen hat. Bei beiden nicht. Es war nur klar, dass die nicht zusammen, also sowieso nicht zusammen bestehen konnten und auch insgesamt einen sehr merkwürdigen Eindruck hinterlassen haben, sodass es hat ja auch keiner gewusst, wo die Zahlen überhaupt hergekommen sind. Und da hatte man noch von Blogs wegen einen gewissen Bereich, den man beackern konnte. Ich habe jetzt ja nicht das nachgeschrieben, was irgendwelche Zeitungen berichtet haben. In zunehmender Weise haben, glaube ich, die Medien so diesen Bereich okkupiert. Also den Bereich leichter Literatur. Das war ja keine großartige Recherche, was ich damit gemacht habe. Und so je intensiver das vonstatten gegangen ist, desto weniger hatte man dann eigentlich selber Bock, da noch irgendwas zu tun. Weswegen also der politische Bereich inzwischen ja sehr schwach ist. Also man kann jetzt inzwischen wieder da einsteigen, jetzt im lokalen Bereich, sage ich mal, wo man Sachen auch mal bewertet. Wenn sie denn lokal auch von Relevanz sind, weil manche Medien sich ja gerade bei der Bewertung dann komplett zurückhalten und einfach nur wiedergeben wollen. Mir scheint das auch nicht die Aufgabe der Medien zu sein, einfach nur Sachen wiederzugeben. Also bei der Zeitung, die ich da gerne mal kritisiere im lokalen Bereich, war es einmal auch so, dass ein angeblicher Experte offensichtlich einen Quatsch der Journalier erzählt hat. Also der Berichterstatter. Und die hat sich hinterher beschwert, wie könnte man denn das denn sagen, das denn machen, also einen Journalisten belügen. So geht's ja nicht. Während also vollkommen kaschiert worden ist, dass da jemand seine eigenen Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht hat. Also wenn man sich in so kleinem, in seinem kleinen Bereich schon so anlügen lässt, dann ist es irgendwann auch, ist es auch zu einem gewissen Teil einfach die eigene Schuld. Ja, das ist der Grund, weswegen ich lange Weg. Das ist der Grund, weswegen ich insgesamt weniger schreibe, obwohl ich sehr viele Artikel noch verlinke. Wo auch die Frage ist, wo kriege ich denn die guten Artikel her? Und Blendl, da habe ich auch, glaube ich, schon drüber geredet, ist gar nicht so toll, würde ich sagen, um die Sachen zu kriegen, weil sehr viele Journalisten da unterwegs sind, die irgendwelches Zeugs von anderen Journalisten halt irgendwie versuchen zu hypen, wo allen manchmal merkt man einfach, dass die Leute da irgendwie keine Ahnung haben und es ist halt der der Wissenszuwachs, den man dadurch erhält, der ist dann doch irgendwie so nichtig bis gering. Deswegen man, glaube ich, es überhaupt noch mal überdenken kann, ob es heutzutage wirklich noch so wichtig ist, einen sehr, sehr tief weitgehenden Blick in die Zeitung zu werfen, wenn man jetzt woanders auch Nachrichten herkriegt. Also sind die Internetsachen insgesamt den Zeitungen so unterlegen. Manchmal sicherlich, manchmal gibt es durchaus sehr gute Artikel. Aber in der Masse, also Blendl sollte ja so eine Art iTunes für die Journalistenszene, für den Journalismus sein, scheint es offensichtlich nicht zu sein. Da sind einzelne Artikel irgendwie sehr billig und trotzdem klickt man sie irgendwie nicht an. Also ich bin gerade mal durch mit meinen 7,50 Euro in 3 Monaten oder so. Also man hat 2,50 Startkapital gekriegt. 10 Euro waren es dann, glaube ich. Ich glaube, man sollte 5 Euro aufladen und dann hat man nochmal 2,50 gekriegt oder irgendwie so. Und die habe ich gerade, also ich habe gerade mal 10 Euro durch in 3 Monaten. Das sind also 5 mal die Süddeutsche, wahrscheinlich irgendwie so. Oder 3 mal die Süddeutsche und 2 Wochenendausgaben. Irgendwie sowas. Und niemals den Spiegel. Das muss ich euch nochmal sagen. Niemals den Spiegel. Ja. Spiegel jetzt mit Bento unterwegs. Also wieder der Versuch, an die Jugendlichen sich irgendwie so anzuhängen, was irgendwie so offenbar nicht funktioniert. Wobei ich wenig dazu sagen kann, weil ich war noch nie auf der Seite, glaube ich. Es hat mich ja sowieso gewundert, dass es eine Seite ist und überhaupt keine papierende Publikation, während ich dachte, also das wird man doch irgendwie dann auch im Kiosk dann, nö, okay, ja. Ich komme auch gerade nur drauf, weil ich interessanterweise gerade wieder auf einen Podcast gestoßen bin. Und zwar auf Aufwachen, auf Ausrufungszeichen mit Thilo Jung und Schulz. Sebastian? Heißt der Sebastian? Ja, was wird das? Der aus Bielefeld, der bei der FAZ ist. Glaube ich. Ist das nicht? Ist das überhaupt der? Man weiß es nicht. Namen sind so flüchtig. Also eine sehr interessante Folge, wo, also irgendein Fresel von der Bild da war, das kann man völlig überspringen, das finde ich, also mich interessieren die Leute von der Bild nicht die Bohne. Und da ist aber eine schöne Sequenz über Heute Plus, wo Daniel Bröckerhoff, ich glaube den Namen habe ich mir jetzt richtig gemerkt, der irgendwie so abends gerne mal da irgendwie rumturnt und irgendwie so coole Gesten drauf hat und die Leute direkt anspricht und sagt von wegen, hey, komm gut in die Nacht und wir hören uns auf Twitter. Also fieser kann man sich, glaube ich, nicht mehr irgendwie anbiedern an die Zielgruppe und so. Und dieser Blog hat einmal sich kritisch angeschaut, was bei Heute Plus im Livestream los war, als bei den Anschlägen die eigentlich Heute Plus Show gecancelt worden ist. Da sind die irgendwie auf Livestream gegangen. Also irgendwie ein spezieller Stream, wo ich jetzt auch schon keine Ahnung habe, was das genau ist und wie das funktioniert. Aber ja, irgend so ein Stream halt. Ja, das ist schon sehr entlarvend und man hat schon nicht das Gefühl, also ich habe glaube zweimal in Heute Plus reingeguckt, einmal mit ihm und einmal mit irgendeiner Frau, die da auch Gesten meinte, also zu ihrer Darstellung von Nachrichten gehören auch coole Gesten so. Und da hat man schon das Gefühl, also da wurden halt irgendwelche Beiträge mit Musik untergewürzt und keine Ahnung was. Und das Emotionale wurde betont. Und ich glaube, das hat halt da herzlich wenig zu suchen, wenn es jetzt auf Musik geht. Und die Kritik dazu, also dieser Beitrag, macht schon einen Eindruck, in der normalen Sendung wird es gar nicht großartig anders vonstatten gehen. Hat es auch nicht so, wie ich das vor. Also ich meine, dass das halt diese, dass halt irgendwelche Naivlinge vor irgendwelchen Meldungen stehen, sitzen und jetzt einfach nur versuchen, das wiederzugeben, was sie selber überhaupt verstanden haben, ohne zu gucken, wo der eigentliche Horizont ist. Weil man hat ja so eine dumme Zielgruppe, die schnallt ja eh irgendwie nix. Ich glaube, so eine Sendung braucht einfach überhaupt niemand. Eine sehr wegweisende Kritik von einer Podcast-Sendung, die überhaupt niemand braucht. Und insofern würde ich sagen, wir hören uns wieder bei der 15. Folge, hoffentlich, oder der verschollenen irgendwas-Folge demnächst in diesem Sender, auf diesem Sender, mit noch besserer Grammatik.